man war. Im Bett ist flattert es schon, der Prinz sagt immer, bleib ich Vöglein still. Nur einmal im Leben singet wohl der kleinen Liebesvogel singt sein süßes Lied. Wenn zweißig Hut und ihr Herz in Liebe glüht. Liebesvogel singt sein süßes Lied.